von hier zur Freiheit. Nur ein Schritt entfernt. Kein Blick zurück, kein Weg ist zu weit. Schaut uns an, wir sind die Unsterblichkeit. Das ist kein Liebeslied. Kein Liebeslied. Das ist kein Liebeslied. Kein Liebeslied. Ich schenkte dir die ganze Welt und fühlte mich wie der größte Held. Doch hab ich dies zu spät erkannt und bin an eine Wand gerannt. Von hier zur Freiheit, nur ein Schritt entfernt. Kein Blick zurück, kein Weg ist zu weit. Schaut uns an, wir sind die Unsterblichkeit. Das ist kein Liebeslied. Kein Liebeslied. Das ist kein Liebeslied. Kein Liebeslied. Kein Liebeslied. Kein Liebeslied.